WDR3 und NDR Kultur. Gedanken zur Zeit. Heute von der Stärke des Rechts zum Recht des Stärkeren. Trotz überbordender gesetzlicher Regelungen und Ausführungsbestimmungen fühlt sich der Bürger immer weniger geschützt. Umso mehr verwirren ihn die großen weltpolitischen Aktionen, die unter dem Anschein von Legitimität und Rechtsförmigkeit sichtbares Unrecht stiften. Sind die überkommenen Rechtsordnungen, Rechtsinstitutionen so wenig gegen die Tricks machtvoller Gesellschaftskreise gefeit, dass vom Vertrauen in sie kaum noch etwas übrig bleibt? An dieser Stelle setzt Heiner Dahl mit seiner Zustandsbeschreibung aus rechtsgeschichtlicher Perspektive ein. Die europäische Staatslehre kennt vorstaatliche und staatliche Herrschaft. Erstere bezog sich weniger auf Herrschaft über Territorien als vielmehr über Personen. Meist basierte sie auf Grundeigentum und war in viele Teilordnungen zersplittert. Absolutistische Herrscher bündelten diese zur Staatsmacht und setzten Recht für jedermann nach ihrem Gutdünken. Für sich selber erkannten sie keine rechtlichen Bindungen an. Darin bestand ihre Absolutheit. Doch diese geriet unter den Druck machtvoll aufkeimender Entwicklungen, in denen sich die Herrschaft des Rechts ausformte. In Deutschland ist der Prozess des Müllers von Sanssouci beispielhaft in die Rechtsgeschichte eingegangen. Der Preußenkönig Friedrich der Große wollte den einfachen Mann wegen seines Mühlengeklappers aus seiner Nachbarschaft vertreiben. Dagegen zog der Müller vor Gericht und gewann den Prozess. Überliefert ist, wie ungeheuerlich der König das Urteil empfand. Zunächst wollte er es einfach aufheben und die aus seiner Sicht aufsässigen Richter entlassen. Als absolutistischer Herrscher hatte er die Macht dazu. Am Ende hat sich Friedrich dem Urteil doch gebeugt. Seine historischen Worte, es gibt noch Richter in Preußen, erscheinen heute als Markstein auf dem Weg zum modernen Rechtsstaat. Die Französische Revolution hat die Allmacht der vermeintlich von Gott eingesetzten adligen Herrscher für beendet erklärt. Fortan war die Idee der Souveränität des Volkes und des Gesellschaftsvertrags endgültig die staatspolitische Grundmaxime. Im Kern bedeutete sie, die Staatsmacht ist durch die Staatsbürger legitimiert, die Menschenrechte werden anerkannt und, am wichtigsten, alle Macht ist an das Recht gebunden. Im modernen Rechtsstaat war das staatliche Rechtsetzungsmonopol seinerseits rechtlich eingebunden. Das Mittel dazu war die Verfassung. Der verfasste Rechtsstaat brachte die öffentliche Gewalt und die Staatsgewalt zur Deckung. Die Verfassung legitimierte die Staatsgewalt, weil sie mit dem Volkswillen übereinstimmte. Das ist das demokratische Element im modernen Konstitutionalismus. Gleichzeitig begrenzte sie die Staatsgewalt im Interesse individueller Selbstbestimmung jedes Menschen. Das ist das rechtsstaatliche Element dabei. Wir wissen von den vielen Rückschlägen dieser Errungenschaften. Etwa in der Restaurationszeit, wo auch in deutschen Landen alte Legitimationsmuster der Fürstenmacht zurückkehrten. Es hat bis zur Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung 1919 gebraucht, um in Deutschland wirksame Schranken gegen ungezügelte politische Macht aufzurichten und die Bindung von Macht an Recht festzuschreiben. Für wenige Jahre. Den Nazis half vor allem der Mangel an mutigen Demokraten dabei, diese rechtsstaatliche Ordnung zu zerstören. Umso bedrohlicher wirken heute Erosionen an dieser historisch gewachsenen Balance der Beziehungen von Macht und Recht. Verursacht werden sie durch weltweit marodierende Gesinnungstruppen, die altehrwürdige Stellungen des Rechts angreifen. Mal frontal, offen und mit voller Wucht, aber auch auf unscheinbare Weise, oft eingekleidet ins Gewand eines allfälligen technischen Fortschritts, nicht selten einem allgegenwärtigen, undifferenzierten Modernismus folgend. Mal erscheinen die Anführer in Staatsgewändern, mal im Edelgarn der Global Players, mal im weißen Mantel der Wissenschaft, mal im zeitgeistigen Outfit der Stars aus Sport und Medien. Immer geht es darum, die Bestimmungs- und Steuerungskräfte des Rechts zu schwächen und anerkannte Grenzziehungen zwischen Recht und Unrecht zu verwischen, zu verschieben oder ganz einzuebnen. Die extralegale, zuweilen auch kontralegale Grenzüberschreitung ist das Erkennungsmerkmal dieser Spezies. Diese dann als noch rechtskonform auszugeben, ihr wiederkehrendes Erklärungsmuster. Man ist immer im Recht, nicht weil man ihm folgt, sondern weil man sich das Recht selbst dienstbar macht. Das herausragende weltpolitische Beispiel dafür sind die USA und ihr Irakkrieg. Das völkerrechtliche Urteil ist unbestreitbar. Es ergibt sich aus dem Zusammenspiel des Artikels 2 Absatz 4 und des Artikels 51 der UN-Charta, aus dem Gewaltverbot und der einzig anerkannten Ausnahme, nämlich im Falle der Selbstverteidigung als Ziel eines bewaffneten Angriffs. Was hat es bewirkt, dass Völkerrechtler rund um den Globus nachwiesen, wie eindeutig rechtswidrig der Angriffskrieg gegen den Irak sein würde? Dass die Ausnahmen des Gewaltverbots der UN-Charta eindeutig nicht gegeben, dass Präventivkriege per se völkerrechtswidrig seien. US-Präsident Bush verfiel einfach auf die Formel seiner souveränen Autorität, Gewalt anzuwenden. Er sei jederzeit zum militärischen Handeln befugt, auch ohne Beschlüsse des Sicherheitsrates, dem er voraussagte, irrelevant zu werden. So dominierte der Wille der USA, mit ihrer militärischen Übermacht auch eine politische Machtstellung einzunehmen, die eine von rechtlichen Begrenzungen unabhängige Politik vorantreibt. Seit langem verfahren sie so auch in anderen Bereichen. Internationale Institutionen und Abkommen, die den USA von Fall zu Fall hinderlich sind, etwa die UNO, der IWF oder der Internationale Strafgerichtshof, werden belehrt, bevormundet oder einfach übergangen. Die alleinige Supermacht der Welt ignoriert nicht nur internationales Recht nach selbstgewählten Kriterien, sie schafft sich ihre eigene Legalität, im Extremfall eine außerhalb bestehenden Rechts. Ein aktueller Ausfluss davon ist die Behandlung sogenannter unrechtmäßiger Kämpfer auf dem Kuba-Stützpunkt Guantanamo. An ihnen statuieren die USA ein so menschenrechtswidriges wie menschenverachtendes Exempel, das jedem Recht Hohn spricht. Menschen werden ohne Preisgabe ihrer Identität, ohne feste zeitliche Begrenzung, ohne anwaltlichen Schutz, ja ohne eine rechtliche Grundlage, in einem Lager hinter Gittern in Käfigen gehalten wie Tiere. Kein Richter urteilt über sie nach Recht und Gesetz in einem rechtsförmigen Strafverfahren. Als Kläger, Verteidiger und Richter spielen sich Militärs bzw. Politiker der Bush-Regierung nach eigenem Gutdünken auf. Den Vorsitz führt der republikanische Rechtsextremist Paul Wolfowitz. Er bzw. sein Chef im Weißen Haus entscheidet letztinstanzlich über Freiheit und Unfreiheit, ja über Leben und Tod. In einem von Politikern willkürlich autorisierten Unrechtsverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wenig unterscheidet das amerikanische Vorgehen von Staatsverbrechen in den Unrechtsregimes dieser Welt. Wie dort werden auch in diesem Fall Menschen zu namenlosem Strandgut ungesetzlichen Vorgehens, weil unabdingbare Normen des Rechts außer Kraft gesetzt werden. Ihrem willkürlich angeordneten Schicksal wird ein pervertiertes Scheinrecht nur als Requisite beigegeben. Die Bush-Regierung unterminiert in der Attitüde des Weltenretters gegen das Böse das eherne Prinzip Recht geht vor Macht. Dahinter verkommen machtbegrenzende Normen internationalen Rechts zur Bedeutungslosigkeit. Statt eines für alle gültigen Weltordnungsprojekts werden wir Zeugen eines amerikanischen Welt-Sheriff-Modells, bei dem die Eigeninteressen des Sheriffs, sein angeblich stetes Eintreten für Recht und Gesetz, willkürlich und selektiv ausfallen lassen. Europa könnte mit mahnendem Finger darauf deuten. Aber ach, Europa, es ist selbst geschlagen. 2003 wird es für 6 Monate von einem phallischen Machtneurotiker repräsentiert, der sich Italiens rechtsstaatliche Verfassungsprinzipien persönlich untertan gemacht hat. Silvio Berlusconi beherrscht das politische System Italiens wie seine Firmen. Weil ihm der Rechtsstaat in Gestalt von Strafverfahren auf den Leib rückte, organisierte er kurzerhand die Gegenmacht dazu. Mutierte vom mutmaßlichen Mann hinter Gittern zum ersten Mann im Staat. Wie seine Unternehmen stampfte er mit riesigen Geldsummen seine Forza Italia aus dem Boden. Einer total seiner Kontrolle unterworfenen Belegschaft verpasste er das Kostüm einer Partei. Mit seiner Medienmacht vollendete er die italienische Machtergreifung in moderner Version. Heute regiert Berlusconi nicht nur mit dem illegitimen Interessenkonflikt zwischen privater, unternehmerischer und politischer Macht, Er betreibt Justizpolitik, um seine private Situation als Dauergast vor Strafgerichten von Staats wegen in seinem Sinne zu lösen. 12 Strafverfahren hat er so manipuliert, dass ihm kein Gericht etwas anhaben konnte. Das gipfelte in einem Akt parlamentarisch organisierter Kriminalität von oben. Richterbestechung lautete die Anklage der Mailänder Staatsanwaltschaft gegen Berlusconi. Der Unternehmerpräsident reagierte, nein, regierte, prompt. Handstreichartig ließ er sich von seiner abhängigen Parlamentsklientel ein auf seine Person passendes Immunitätsgesetz absegnen. Die Lex Berlusconi schützt ihren Urheber und Adressaten vor jeder Strafverfolgung. Verkörpern Berlusconi und Bush die Risiken und Nebenwirkungen für Demokratien, in denen sich unbegrenzte Macht bahnbricht? Beide geben uns jedenfalls auf, die unabdingbare Bindung von Macht an Recht immer neu, strikt einzufordern. Zumal in Zeiten, wo auch wirtschaftlich Mächtige die Grundwerte der Demokratie nicht bedingungslos, sondern zunehmend vorbehaltlich eigener Interessen achten. Etwa in den Bereichen Biomedizin und Gentechnik. Angriffe auf rechtliche Grundwerte von solcher Wucht lassen täglich auftretende Rechtsverletzungen in anderen Zusammenhängen harmlos erscheinen. Im Jahr des Wassers wird uns eingeschärft, welche überragende Bedeutung dieses öffentliche Gut hat. Über 1 Milliarde Menschen müssen Trinkwasser völlig entbehren. Selbst im reichen Westeuropa wird es knapp, etwa in Teilen Portugals, Spaniens oder Italiens. Wie bringt man es dann mit den Werten des dem Gemeinwohl verpflichteten Eigentums überein, wenn in vertrockneten Landstrichen dollarschwere Betreiber von Golfanlagen mit gigantischen Wasserverbräuchen benachbarten Kleinbauern die Existenz entziehen? Ein anderes Beispiel ist der Umgang mit Durchschnittsbürgern im öffentlichen Raum. Auf welcher rechtlich akzeptablen Wertung gründet das verbreitete Verhalten Prominenter aus Sport- und Unterhaltungsindustrie, Bürger mithilfe privater Ordnungskräfte von Straßen und Plätzen, die der allgemeinen Nutzung gewidmet sind, zeitweise zu vertreiben, beziehungsweise ihre Bewegungsfreiheit stark einzuschränken? Aus Sicherheit heißt die immer gleiche Begründungsschablone, die der Stars vor ihren Bewunderern? Wie sehr die vielbemühte Sicherheit ihren Sinn eingebüßt hat, erweist sich am Gegenbeispiel dazu. Die privatisierte Deutsche Bahn vertreibt mittels Hausordnung Arme aus Sicherheitsgründen aus ihren Bahnhöfen. Kaum ein Politiker hat daran etwas auszusetzen. Im Gegenteil, Kommunen erlassen Satzungen, die den Aufenthalt auf öffentlichen Straßen und Plätzen so regeln, dass sie als Sonderrecht Sperrzonen für auffällige, heißt arme Menschen errichten. Können Bürger in unserer sozialstaatlich verfassten Demokratie noch gleichberechtigte Grundrechtsträger sein, wenn man sie hauptsächlich als Polizei- und ordnungsrechtliches Problem definiert? Macht und Recht gehören symbiotisch zusammen. Macht ohne Recht ist Willkür, Recht ohne Macht ist Ohnmacht. Der Macht vorangehen muss die Macht des Rechts. Sie schützt vor Willkür und vor der Grausamkeit des Stärkeren. Ein starkes Recht schützt Arme und Schwache, aber auch Starke vor sich selbst. Wenn das Recht nicht mehr die Grenzen von Macht vorgibt, wenn umgekehrt Mächtige ihre eigenen Zwecke absolut setzen, verwandeln sie rechtsstaatliche Ordnungen und demokratische Freiheiten in Diktaturen. All diejenigen, die dieses rechtliche Legitimationsmodell aufweichen und durch eigenmächtige Legitimationsmuster der angeblich guten Ergebnisse ersetzen, machen sich zu Komplizen heraufziehender Unrechtssysteme. An den Nahtstellen von Politik und Recht und an denen von staatlicher und privater Macht wird sich künftig erweisen, ob das Recht die Macht zügelt oder ob umgekehrt Mächtige sich ein dienstbar gemachtes Recht als Instrument halten. Gelingt es Mächtigen, sich innerhalb der Rechtsstaaten reiche eigenen Rechts zu schaffen, kehrt der überwundene Absolutismus in neuer Form zurück. Ein moderner Müller von Sanssouci würde ihm schutzlos ausgeliefert sein. Statt der Stärke des Rechts würde die Macht über das Recht regieren. Sie wäre der Anfang von Anarchie, genauer eines anarchischen Rechts des Stärkeren. WDR 3 und NDR Kultur, Gedanken zur Zeit. Heute von der Stärke des Rechts zum Recht des Stärkeren, auf dem Weg zu einer neuen Machtordnung. Autor der Sendung war Heiner Dahl. Es sprach Bodo Primus. Redaktion Regine Gossmann.